Sie geht wieder den Weg, den ich jeden Tag geh, um sie wieder zu sehen, um ihr Lächeln zu sehen. Ich hab ihr bisher noch nicht gesagt, was ich von ihr denk. Ich hab sie bis jetzt noch nicht gefragt, was sie von mir hält. Aber ich seh sie jedes Mal. Und ich hoffe so sehr, und ich hoffe so sehr. Vielleicht fall ich dir auf, fall ich dir auf Hoop. Vielleicht schenkst du mir einen Blick, nur einen Augenblick Hoop. Und vielleicht hoffst du das genauso wie ich. Und vielleicht hoffst du das genauso wie ich. Und vielleicht hoffst du das genauso wie ich. Und vielleicht hoffst du das genauso wie ich. Yeah, yeah. Heute lächel ich sie an, um mir zu zeigen, dass ich mehr als nur ein Freund sein kann. Vielleicht lächelst du zurück, ho. Vielleicht wunderst du dich nicht, ho. Und vielleicht hoffst du das genauso wie ich. Und vielleicht hoffst du das genauso wie ich. Und vielleicht hoffst du das genauso wie ich. Und vielleicht hoffst du das genauso wie ich. Vielleicht hoffst du das genauso wie ich. Und vielleicht hoffst du.